Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Ari Aster hat mit Hereditary einen Film geschaffen vor wenigen Jahren, der sehr oft gerne überschwänglich als der beste Horrorfilm der letzten Jahrzehnte genannt wird. Das ist natürlich einerseits eine Ansichtssache und sehen viele Menschen verschieden. Andererseits kann es auch eine sehr große Bürde sein, mit einem Erstlings-Langfilmwerk dermaßen gehypt zu werden. Und dann warten die Menschen eben auf das, was danach kommt. Und das, was danach kommt, ist nun Midsommar. Auch wieder ein Horrorfilm, der sehr auf Atmosphäre setzt und eindeutig einer gewissen New Wave des Horrorfilms zuzurechnen ist, die geprägt ist durch Jordan Peele und Robert Eggers, die sehr langsam erzählen, sehr ausgedehnt, schon epochale Filme schaffen, kleine, aber dennoch epochale Filme, wo eben nicht der Jumpscare wichtig ist, sondern eher das Gespenst im Hintergrund oder im Untergrund, was sich langsam herausschält und immer wieder unangenehme Situationen zu schaffen. Und genau mit diesem Schema ist auch sein neuer Film Midsommar ausstraffiert. Es geht um eine Gruppe von Studenten, US-amerikanische Studenten, die eine Reise begehen in das Heimatland eines Kommilitonen von Pelle, der dort in Schweden seinen Freunden ein tolles familiäres Festival darbieten möchte mit viel Tradition und Kulten, und es geht eben um die Feier des Midsommers in seinem Heimatort, seinem Heimatdorf. Mit dabei in der Männergruppe ist die eigentlich die Hauptperson ist des Films, und zwar Danny. Das ist die noch Freundin von Christian, einer der Jungs in der Gruppe. Muss noch dazu sagen, drei von den Jungs, die wohnen in der WG, sind Anthropologiestudenten, sind jetzt wirklich im allerletzten Semester und bereiten sich auf ihre Masterarbeit vor und wollen natürlich dieses Happening im Sommer in Europa halt nutzen, einige auf die eine oder andere Art und Weise. Dani hat ein relativ schweres, ja, Schicksal gerade zu verarbeiten. Wir sehen im Film am Anfang, dass sie ihre Schwester versucht zu kontaktieren, was irgendwie nicht funktioniert, nicht geht, per E-Mail, per Telefon. Dann die Eltern, das klappt auch nicht. Und am Ende, wir kriegen dann so langsam mit, dass ihre Schwester bipolare Störungen hat, Borderline und so weiter. Und sie scheinbar aber auch Medikamente nimmt gegen Angstzustände, die sie hat. Die nimmt dann halt Loroxan und so weiter, was auch Bestandteil in dem Film sein wird. Sie ist schon sehr stark auch wahrscheinlich auch geschädigt durch die Erkrankung der Schwester, die die ganze Familie auf Trab hält und immer genau. Ist irgendwas, immer deutet sie Sachen an, jetzt ist es soweit und jetzt passiert was. Und es passiert nun wirklich, also wie gesagt, es ist ja gleich am Anfang und es ist ja auch ein Auslöser, eine Ursache, dass diese besagte Schwester die Eltern und sich umbringt. Sie suizidiert sich mit Autogas sozusagen, mit Abgasen des Autos im ganzen Haus, wird eben dann zum Erstickungstod geführt, die Eltern unwissentlich im Schlaf vermutlich und sie sich natürlich bewusst selbst. Das ist, worauf eigentlich alles fußt, und die Beziehung zu Christian, die eigentlich so nicht mehr vorhanden ist. Zum einen wollen sich beide das nicht so richtig eingestehen. Sie hat natürlich gerade noch ganz andere Probleme als Christian. Und Christian ist ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Feigling. Also ein Opportunist. Ich finde, er ist vor allen Dingen, also wenn wir jetzt schon zur Charakterzeichnung kommen, ich finde, er ist ein unglaublich infantiles Arschloch. Also der ist wirklich in jeder Szene. Er ist egoistisch, er ist absolut unsympathisch, also das ist jetzt, da greifen wir jetzt vielleicht schon vorweg, aber weil du das schon ansprichst, also ich fand den, das ist der Allerschlimmste im ganzen Film, also wirklich eine, also das hat er gut gemacht, er ist gut inszeniert und gut gespielt, das ist so ein richtiges, das ist so ein richtig nasses Handtuch, dass man einfach, da bin ich mehrmals am Platzen gewesen. Aber ja, aber das sind halt so Personen, die man halt trifft in seinem Leben, ist halt so. Also da ist wenig überzeichnet, bis auf die Figur des Will Potter, das ist sozusagen der Freund der WG, der ist halt spätpubertär. Ja, der will immer nur pinkeln oder ficken. So, das ist genau. Immer, das ist aber so der Ding. Ist wenigstens ehrlich. Richtig. So, im Gegensatz zu Christian. Wie gesagt, er will eigentlich ja Schluss machen mit Danny. Jetzt kommt noch diese Familientragödie dazu. Er getraut sich's nie. Und wir machen dann einen kurzen Cut. Der wird nicht so richtig angedeutet, aber es spielt sozusagen 5 Monate nach dem Vorfall. Und auf einer Party wird einfach mal Tatsachen gemacht und wird gesagt so, ja, hier, wir fliegen alle nach Schweden. Ich bin dann mal weg in 2 Wochen. Und Danny steht da so, ja, okay, hallo, kann man nie miteinander reden? Also das ist wirklich ein Kommunikationsproblem eigentlich den ganzen Film über. Und er verklickert dann seinen Freunden so, ja, ja, die wird schon nie mitkommen. Ich hab's ihr angeboten, die wird das schon nie machen, kommt aber mit. Und alle sind natürlich hellauf begeistert. Der Einzige, und, der und das... Und nicht nur das, sondern eigentlich ist ja auch einer dabei, der das unbedingt auch will. Das heißt, das ist natürlich der Pelle. Der hat nämlich ganz besondere Pläne. Und das hat was damit zu tun, was dann auch später auf die Herrschaften zukommen wird. Ja, aber er hat halt... Er ist in dem Sinne mit so die positivste Figur in dem ganzen Reigen, muss man ja schon mal so sagen. Also das ist der... Ja, doch, schon. Ja, wenn man davon ausgeht, was eben passieren wird, ist das nochmal zu überdenken. Aber man spürt von Anfang an, man weiß, man guckt einen Horrorfilm vorher. Ne? Und man weiß, dass irgendwas passieren wird. Und er ist so auch der, wo man weiß, der führt was im Schild oder da ist irgendwas. Also es ist so, dass die ganze Zeit über dem Szenario immer der Wickerman schwebt. Also ich habe die ganze an Wicker Man denken müssen. Und eigentlich ist es das auch. Es ist eine Neuinterpretation von Wicker Man für mich. Denn, um das jetzt noch mal ein bisschen zu beschleunigen, die Leute kommen eben in dieses sehr abgeschiedene Dorf in Schweden und begegnen dort vielen Riten. Es sind alle Menschen glücklich. Sie sind alle schlank und schön, kann man sagen. Sie sind alle sehr gesunde Menschen. So wie man sich vielleicht auch den arischen Europäer gerne vorstellt. Also zumindest die behaupten zu wissen, was Arier sind. Ja, es geht halt viel um diese sehr heidnischen Kulte. Und es ist Midsommertag und es wird getanzt und das und jenes. Und relativ schnell, was heißt schnell, bei dem Film kann man schnell ja gar nicht sagen, aber mit der Zeit, werden natürlich die Leute geschockt durch Dinge, die sie sehen werden, die für die Verhältnisse dort vor Ort normal sind, aber für die Besucher von außen, für die Amerikaner unbegreiflich sind. Und hier finde ich es ganz interessant und da habe ich den Hostel-Moment, so ungern ich das auch nenne. Aber das Konzept des Films ist eigentlich auch so ein bisschen gerade hinten raus eingeordnet. Der relativ triviale und nicht weiter nachdenkende amerikanische Student fährt ins barbarische Europa und wird dort von in Kulten verhangenen Ureinwohnern ja aufgerieben. So, wenn man das jetzt mal ganz einfach darstellen möchte. Das ist nicht das, was der Regisseur Astor zeigen will. Das ist nicht seine Botschaft. Aber das ist dennoch in dem Film mit drin, finde ich. Es ist mit in dem Film drinne. Man könnte jetzt auch andere Filme anführen, wie Montocaine-Reihen, die kamen in den 70ern oder End-60er, Anfang 70er, 80er. Man könnte auch sowas reinnehmen wie in Cannibal Holocaust. Dieses in den Busch reingehen, man trifft auf Natives, die halt für uns barbarisch sind als zivilisiertes Volk in Anführungsstrichen. Letztendlich ist aber das, was ich muss mal schon kurz vorgreifen zu meinem Fazit, schon mal ein bisschen Vorstellungen machen. Deshalb werden auch wahrscheinlich viele andere auch Schwierigkeiten haben. Es ist kein Hereditary. Auch wenn er hinten raus im Finale den gleichen Kniff macht. Ich denke, es gibt auch noch weitere Verbindungen auch zu Hereditary und das hat ja auch der Regisseur Ari Aster selber gesagt, dass es durchaus die Filme zusammengehören in gewisser Weise. Mir zum Beispiel ist jetzt so diese Architekturgeschichte wieder aufgefallen. Es ist nicht der Kern der Sache, aber es hat viel mit Architektur zu tun. Im Falle von Hereditary ist es ja bekannt, da ist dieses Haus und so weiter und diese Geschichten, das hat auch irgendwie immer eine wichtige Sache bei ihm, auch erzählerisch. Und jetzt in Midsommar ist es so, dass diese Hütten, die Häuschen in dem Dorf, in dem Ort und auch die rituellen Stätten sind sehr, sehr beeindruckend klein aber sehr, ja, ich bin kein Architekt, ich finde dafür nicht die richtigen Worte, aber es ist schon sehr nicht normal, so sehen Häuser nicht aus, es sind immer bestimmte Winkel drin, es ist, das Dach ist in einer bestimmten Schräge angeordnet, der Schlafraum ist sehr, sehr frei, sehr hoch, sehr, ja, es ist jetzt, es ist was Besonderes, finde ich. Also ich kenne das nicht, auch nicht aus, unbedingt aus der skandinavischen Architektur, die natürlich da auch zu sehen ist, aber in, genau in der Form kenne ich es nicht. So, und deshalb ist das auch wieder was Besonderes. Und er tut auch immer wieder diese Räume filmen, zum Beispiel in diesem Warterahmen von dieser obersten Dame da, wie auch immer. Das ist einfach sehr, sehr erstmal leer, sehr, sehr, sehr schlicht, aber trotzdem alles reich verziert in Form von Bemalungen und Ähnlichem. Das hat auch viel was mit rituellen Sachen zu tun. Immer wieder werden rituelle Prozesse als Bilder dargestellt, also als Bilder, genau, als gemalte Bilder, die man sehen kann im Film. Und das, finde ich, ist schon, prägt den Film auch mit und schafft auch eine entsprechende Atmosphäre. Genau, diese an Holzschnitt erinnernden Bilder, traditionelle Bilder, wo Riten, wie gesagt, gezeigt werden, Mannwertung, Frauwertung, Kreislauf des Lebens, die wurden entworfen von Ragnar Persson, ein schwedischer Grafikdesigner. Verlinke ich auch nochmal in Shownotes auf seinen Instagram-Account, und halt wirklich schon sehr beeindruckend, was da geschaffen wurde. Zum Beispiel der Schlafsaal. Das ist eine Wucht gewesen. Du kommst dort rein und ich kann dann Dani verstehen, wenn dann die Kamera auf ihr Gesicht zugeht und sie einfach so der Mund runtergeht und man sieht diese ganze Pracht an traditionellen Zeichnungen. Dazu kommt noch, wie der halt aufgebaut ist, der Schlafsaal mit Empore und allem drum und dran. Relativ spartanisch, aber halt so derart ausgeschmückt. Genauso wie halt die anderen Gebäude, wie du sagtest. Und es hat mich erinnert an Mandy. Am Ende, die Kirche, die dann am Ende brennt, wegen der Konstruktion sozusagen, hat es schon sehr daran erinnert. Es gibt diesen gelben Tempel in Midsommar, und genau, da hast du recht, daran tatsächlich muss ich auch an diese Kirche in Mandy denken. Ansonsten haben die Filme jetzt nichts gemeinsam, aber tatsächlich stimmt das, auch wieder von der Architektur her. Es hat irgendwie was Gemeinsames gehabt, denn daran muss ich auch denken. Aber es ist vielleicht auch genau das, was, wenn man sich neuere Architektur von Kirchen verschiedener Religionen anschaut, die werden ja immer moderner. Also das geht ja immer mehr in eine andere Richtung. Und man will sich ja auch bewusst hervorheben bei diesen Architekturen. Ne? Das war auch früher genauso, ein Kirchturm und so weiter. Das war ja alles sehr, sehr, sehr epochal, sehr groß, sehr, sehr anders als andere Gebäude. Und genauso ist es ja heute auch. Nur, dass man eben, wie du sagst schon, etwas moderner wird, winkliger wird und ähnliches. Und da hast du recht. Ich musste auch an andere, modernere Kirchenbauten denken, die durchaus auch dieses Design des Dreiecks nutzen zum Beispiel oder irgendwas. Das ist schon dann wieder dem fast schon mit, naja, also mit Christentum kann man ja hier nicht kommen, das ist ja klar, da ist ja auch in der skandinavischen Kultur gab es ja immer wieder Brüche mit dem Christentum und dann wieder mit den heidnischen Sachen. Das ging dann auch viel in popkulturellen, will ich es nennen, Kreisen wie dem Metal und so weiter, gab es ja immer wieder große Probleme und Geschichten zu dem Thema. Aber das wird jetzt direkt kritisch nicht betrachtet hier. Hier geht es wirklich um eine religiöse Gemeinschaft, die naturverbunden ist und die Götter der Natur anbetet. Sind auch völlig außen vor. Also man merkt halt, diese quasi Wallfahrt, die begangen wird, also von jedem, der quasi von dem jungen Alter ins Erwachsenenalter wechselt, die gehen ein Jahr auf Wallfahrt und oder studieren oder durch die Welt, das sind Doktoren dabei. Das sind ja mehrere Jahre, das ist genau, eben wie bei Wicker Man, deswegen ist es genau dasselbe. So. Die Jungen. Und das gibt's aber auch erst seit einer bestimmten Zeit, genauso wie zum Beispiel die Frage aufkommt, wie das dort mit Paarung nach außen hin, wie man dort hier das mit Blutlinien verfolgt und so weiter, dass man halt klipp und klar sagt so, wir holen uns fremdes Blut von außen rein, um kein Inzest zu haben, aber es gibt ein Aber. Es ist so, dass ja auch Ari Aster selber sagt, was will er, dass andere von seinem Film erwarten, oder was sagt er selbst? Er sagt selber, das Ziel ist, eine perverse Fantasie zu zeigen. Und genau das trifft es, denn wir haben hier wieder nur und ausschließlich feuchte Männerträume am Start von irgendwelchen alten Säcken, kann man sagen. Denn zum einen ist es so, dass das ist nämlich das Thema, dass die Geschlechtsreife ab 15 Jahren gesellschaftlich anerkannt ist in diesen Kreisen. Also das, was bei uns in unserer sogenannten Gesellschaft meistens in der westlichen Welt so 18 Jahre ist ungefähr und 15 gilt ja immer noch als minderjährig und es ist auch so in unserer Gesellschaft und dort ist es einfach so und dann wird man eben angesprochen als Tourist von außen, du sag mal, hast du nicht mal Lust, die 15-Jährige drüben zu knallen, die hat echt Bock auf dich und es wird mal Zeit, dass wir wieder hier frisches Blut reinkriegen. Das heißt, da ist schon dieses, ja, jetzt kann ich hier schön die jungen Mädels durchprügeln und er lässt sich auf diesen Ritus ein und dann während er aber schon das minderjährige Mädchen besteigt, sag ich mal, ist es ja schon so, also wenn ich in der Situation wäre, da würde ich sofort wenden, wieder rausgehen, weil wenn mir deine alte Oma nackig hinten am Hintern rumspielt, während ich die junge Dame begatte, dann, und das merkt man eben auch, ihm ist das ja auch dann im Moment gar nicht geheuer, weil auf einmal ein Haufen Leute um ihn rumstehen, die dieses rituelle sexuelle Erlebnis, will ich es sagen, natürlich mit begleiten. Die Drogen lassen nach. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Film. Es ist ja nichts Neues, dass man sagt, bewusstseinserweiternd, die nehmen halt in dem Falle Pilze zu sich, in allen möglichen Formen, Kräuter etc. Die haben natürlich ein ganz anderes Bewusstsein damit umzugehen. Die gehen da wesentlich ruhiger natürlich ran. Wenn die was nehmen, dann fällt das halt nicht auf irgendjemanden. Das ist halt, die sind halt etwas gelassener und ruhiger. Man selbst wird wahrscheinlich etwas hysterisch, weil man noch nie das Produkt genommen hat oder so. Also das ist halt. Das kennt man ja auch aus anderen Völkern, auch aus Urvölkern, dass dort berauschende Mittel genommen werden zu bestimmten rituellen Zwecken, um sich in Trance zu tanzen oder ähnliches. Ja. Ich möchte nur noch mal kurz zu dieser Perversität zurückkommen, denn jetzt kommen wir zu dieser Orakelgeschichte nochmal. Es gibt immer ein Orakel. Und es gibt eben auch eine heilige Schrift in diesen heidnischen kulturellen Geschichten da. Und diese heilige Schrift ist eine nie enden wollende Anzahl an Büchern, die geschrieben werden von mutwillig gezüchteten geistig Behinderten. Das heißt, hier wird eben, man achtet zwar auf die Blutlinie, damit man eben keinen Inzest hat, aber es wird auch bewusst Inzest erzeugt. Also es gibt bewussten Inzest, was wieder so eine Fantasie ist wie, ja, jetzt kann der Vater seine Tochter schwängern oder der Bruder die Schwester oder andersrum, was auch immer. Das ist eben wieder diese Perversität, die sexuelle Perversität, die dieser Film auch gerne mit der er spielt. Und hier geht es darum, eben bewusst ein entstelltes, behindertes, geistig behindertes Kind zu zeugen, das eben dann als Orakel verehrt wird und diese Bücher vollkritzelt und dann interpretieren irgendwelche alten Weisen, was es bedeuten könnte. So ist also dieser Fortlauf dieser Gemeinschaft. Also um dann noch dabei zu bleiben wegen der Perversion, also Ari Aster spielt vornherein damit halt mit dem Neopaganismus. Oder besser gesagt, es gibt dann noch die andere Form Rotismus, die viel in Polen, Tschechien, Ungarn und so weiter betrieben wird. Gibt es ganz viele dieser komischen, Reactment-Gruppen, also quasi diese Nachahmungsgruppen, ähnlich wie bei uns hier so Mittelalter-Truppen gibt oder napoleonische Kriege nachstellen oder sowas. Sowas gibt's dort auch. Und das Problem ist aber, dass ein Großteil dieser Gruppierungen, wenn sie sowas aufführen oder sowas leben, in Anführungsstrichen, meist noch eine politische Agenda dahinter ist und die ist meistens rechts gerichtet. Also es gibt dazu ein Interview eines Sozialwissenschaftlers, Pavel Wijewski, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, wo er speziell mit einem Rotoisten Priester über Slavenbräuche, Sonnenwende und Swastika redet. Sehr interessant, wenn man da einen schönen Einblick nochmal kriegt und wie dann versucht wird zu relativieren. Ja, es gibt da auch Antifa-Gruppen. Ja, die sind aber, die kann man an einer Hand abzählen und die restlichen 95 Gruppen, die sind alle ja rechts nicht abgeneigt oder tun das offensiv betreiben oder arisch betreiben, wie man das halt, Blutlinien und so weiter, Blut und Poten spielt eine ganz große Rolle und darauf spielt auch Ari Aster an. Also es geht hier um das, wir reden vielleicht auch ein bisschen drumrum gerade, das ist bei dem Film jetzt auch gar nicht ungewöhnlich, finde ich. Es geht eben wirklich darum, dass hauptsächlich Dani dieses Dorf erlebt und ringsum und was passiert und man lernt einerseits die Riten kennen und andererseits verschwinden immer Menschen und uns ist natürlich klar, dass da irgendwas natürlich nicht mit rechten Dingen zugeht und es wird nach und nach aufgeschlüsselt, was mit diesen Menschen passiert, die verschwinden und warum es passiert und das bekommen wir zu sehen und das führt eben zu dieser Horrorthematik, die auch nichts nichts Mystisches in sich birgt, sondern sehr am Realismus dranbleibt. All das ist durchaus möglich und ist aber nicht der Hauptbestandteil des Films. Der Hauptbestandteil ist Danis Katharsis, die man dort einfach erlebt. Also das geht ja diese fünf Phasen der Trauer. Dazu kommt noch der Trennungsprozess, der gerade einsetzt, mit ihrem Freund, noch Freund Christian. Also alles, was man dort in dem Film sieht an großen Gesten oder Ritualen, führen immer wieder zurück zu dem, was Dani als Schicksal auferlegt wurde durch den Tod der Eltern und durch den Selbstmord der Schwester, muss sie das alles nochmal durchgehen. Und zwar am eigenen Leib ihre Erfahrungen machen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man immer so schön. Und die Dorfgemeinschaft steht für einen ein. Und das kriegt man dann spätestens mit, wenn Dani große Trauer empfindet, sie Christian ertappt bei seiner Verbindung am Ende. Also er ist derjenige, der das Schulmädchen vernaschen darf. Sie erlebt das oder sieht das und riesiger Schmerz, alles löst sich. Eigentlich ist es ja auch so ein Schmerz, der eigentlich dann am Ende befreiend wird. Und sie hat ringsrum Frauen, die sie begleitet haben, weil eigentlich gerade ein schöner Moment war. Sie wurde gekrönt zur Maikönigin und sie in ihren Schmerz sich mit reinsteigern. Sie schreien auch mit, sie weinen auch mit. Und das ist so befreiend als Zuschauer, weil man eigentlich, man sieht Dani ist komplett gebrochen, Dani ist fertig, ist müde, ist kaputt. Keiner versteht sie. Und man merkt aber schnell, man sympathisiert für Dani und man wünscht ihr eigentlich nur das Beste. Sie muss aber diese Traubewältigung alleine vollziehen und da gehört halt der Schmerz dazu und das muss er alleine alles nochmal komplett durchstehen, Trauer, Schuld, Sühne und so weiter. Und das macht sie halt. Und das ist halt wirklich, man leidet einfach mal 3 Stunden mit und man ist danach auch fertig. Also man ist nach dem Film dann auch kaputt wie sie, um die letzten Zöpfe abzuschneiden, die mit ihrem alten Leben zu tun haben, mit ihrer Trauer, um das alles zu bewältigen, um damit fertig zu werden, macht sie dann einen großen Schritt und opfert jemanden. Und sie realisiert das dann, dass sie das getan hat, ist entsetzt über sich selbst, die Grimasse, die Schmerzverzerrte, wird zu einem Lächeln und es ist wie so eine Art Befreiungsschlag. Und das kann man irgendwo in gewisser Weise nachvollziehen. Deshalb ist der Film halt so schwierig. Also ich weiß, was Ari Asters Ding dahinter ist. Es ging ja, hat er selber in einem Interview gesagt, so, dass er halt eine Beziehung, die kaputt gegangen ist, damit bewältigen wollte und halt geschrieben hat. Und daraus ist halt dann Midsommar entstanden. Er hat es halt dort eingebettet in diese Gesellschaft. Zu den 3 Stunden muss man sagen, dass Tobe da vom Director's Cut redet, der 2 Stunden 50 Minuten geht um und bei. Und die Kinofassung hat 2,5 Stunden. Also es gibt. Genau, die geht 24 Minuten kürzer. Genau, es gibt also hier die Möglichkeit, beides zu sichten. Du hast ja beide gesehen, ich habe nur den Director's Cut gesehen. Den Director's Cut gibt es mit der Kinofassung im Mediabook zusammen, das ist korrekt. Und die Kinofassung gibt es aber auch einzeln zu erwerben als Amaray. Genau. Ob es den Director's Cut einzeln gibt, das weiß ich gerade nicht genau, aber ich dachte, den gab es bloß im Mediabook. Den gibt es auf jeden Fall generell als Einzelvariante, allerdings auf dem britischen Markt zum Beispiel, ja. Im deutschen weiß ich es jetzt nicht. Ist denn jetzt, also eine Sache noch ist wirklich, der Film hat seine Länge. Natürlich könnte man die Geschichte, die erzählt wird, genau wie bei Wicker Man in 90 Minuten erzählen. Ist gar kein Problem. Aber der Film nimmt sich eben die Zeit, um natürlich dort viel mehr Atmosphäre reinzubringen. Ja, es ist klar und das tut dem Film ja auch gut. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass schon 2,5 Stunden für einen Horrorfilm relativ viel Zeit ist, sind es natürlich knapp 3 Stunden noch viel mehr. Und jetzt frage ich dich, da du ja beides gesehen hast, macht es etwas aus? Macht es dem Film anders, ihn im Director's Cut zu sehen? Also das Erste, was auffällt im Nachhinein, die halbe Stunde, die ja länger geht, oder die 24, 25 Minuten, die ja länger geht, die fallen auf die Komplettlänge fast null auf. Was auffällt, sind so 2, 3 kleinere Szenen, Also das meiste, was 15 Minuten geht drauf für das letzte Drittel, diese psychedelische Mai-Krönungssequenz, das fällt aber auch nicht auf. Das ist halt so gut geschnitten, das fügt sich so gut ineinander ein, dass das einfach wirklich nicht auffällt. Und es also es ist eigentlich ein guter Producer's Cut sozusagen. Sozusagen. Das ist ja auch eigentlich Ari Asters in Anführungsstrichen bevorzugte Variante, auch wenn er sagt, die Kinofassung ist etwas zügiger geschnitten, hat vielleicht ein bisschen das bessere Tempo, aber dafür zeigt der Director's Cut mehr von dem, was Ari Aster eigentlich auch zeigen möchte. Es ist einfach so, ich finde, im Abschluss, im Großen würde ich sagen, es geht dieser Gemeinschaft, die gezeigt wird, darum, das Leben zu achten, es wirklich zu achten, in Einklang mit der Natur und was sie gibt. Allerdings gilt dieser Respekt vor dem Leben prinzipiell eher der eigenen Gesellschaft, der eigenen Gemeinschaft. Und die, die von außen kommen, sind austauschbar, die sind nicht wichtig für die Gesellschaft im Inneren, weil man ja autark ist. Man exportiert nichts, man importiert nichts, außer eben hin und wieder mal Menschen. Und jetzt komme ich noch mal kurz zu Wickerman, wo eben die Frauen ausgesendet werden, eine Schule besuchen, College, einen Mann kennenlernen und diesen Mann heiraten und irgendwann dann eben zurück auf ihre Insel führen, wo diese Männer dann geopfert werden. So dieser langwierige Prozess des Suchens in der Welt nach Menschen, die auch immer wieder die Fortpflanzung garantieren, ohne die Blutlinien zu kreuzen, und auch immer wieder da, um eben Opfer zu sein. Denn am Ende, in dem großen Ritus, wo, jetzt erinnere ich mich vielleicht falsch, aber 8 Leben geopfert werden müssen, 9 sind es am Ende nur 2 aus den eigenen Reihen. Beziehungsweise die sowieso gehen sollten nach dem Schema, Lebensschema dieser Gesellschaft. Das ist ähnlich wie bei den Dinos, da wird man dann irgendwann eingesumpft. So. Also wie gesagt, man achtet das Leben sehr, aber eben nur das eigene in der Gesellschaft. Und das ist schon wieder diese Geschichte mit, wir sind nicht weltoffen, wir sind nur für uns selbst. Das ist wieder dann, wo es wieder ins Politische geht, wo vielleicht auch gerade diese Bewegungen, die sich auch viele, jetzt komme ich, diese Droiden-Sachen und sowas, ja, das geht ja auch alles so ein bisschen in die Richtung, eben oft eher mit dem Rechtskonservativen und dem Rechtsextremen verbunden sind. Und das hier, wie ich finde, gar nicht so die große Rolle spielt, aber ja, doch, eigentlich im Hinten raus, eben genau durch diese Botschaft eigentlich, oder das, was ich darin erkenne, zu sagen, wir sind wichtig, ihr seid nur die, die uns da behilflich sind, unsere Riten durchzuführen, kann man das schon raussehen. Also vor allen Dingen ist halt stark interessant, ist halt, das ist keine Reactment-Gruppe, die man da sieht, die sich einmal so im Jahr trifft, um so zu tun, als ob. Die leben das komplett. Die leben das schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten, wie auch immer. Das kriegt man spätestens mit, wenn Josh mit den Dorfbewohnern über Pelle halt, er will halt, wie gesagt, seine Abschlussarbeit, Anthropologie, über das Dorf, über die Riten und so weiter schreiben, weil das halt wirklich so wie, als ob man in die Vergangenheit guckt mit so einem Brennglas und man sieht einfach was man einfach so in der westlichen Welt nie wieder sehen wird, weil das einfach immer mehr verschwindet. Deswegen ist es auch immer wichtig, denke ich, optisch, dass hin und wieder auch mal ein Auto dort irgendwo steht. Genau. Dass man nicht vergisst, das ist heute. Also das spielt ja in der jetzigen Zeit, das ist in der Gegenwart. Und wenn man dieses Auto nicht sehen würde, dann würde man auch ganz schnell denken können, das spielt gerade vor 200 Jahren genau, oder sowas. Und das Ding ist, dass man zum Beispiel dann sieht, wie er dann mit Ältesten spricht. Pelle ist meistens auch der Übersetzer, weil der Film ist halt im Director's Cut, sage ich gleich so, wie es ist. Also ich habe auch in die Kinofassung nur im Original gesehen. Der Director's Cut, wie ich gesehen habe, ist auch im Originalton mit deutschen Untertiteln, das muss man noch dazu sagen, weil halt überwiegend eigentlich nur Englisch und Schwedisch gesprochen wird. Und Pelle ist der Übersetzer und wenn dann Josh so, man so, ja, hier, ihr Ritus, der ist ja so wie zum Beispiel in Bibel XY Testament, und der Älteste guckt den an, so wie, ich habe gerade nicht verstanden, was sie damit meinen. Was, es gibt noch irgendwas anderes. Also das ist halt wirklich so, es gibt auch ein Schicksal zu Pelle. Er hat auch seine Eltern verloren und er wurde als Kind adoptiert von dieser Gemeinschaft. Wobei hier man eben nicht genau weiß, was das ist und was das zu tun hat. Also das ist, das wird da jetzt nicht weiter aufgeschlüsselt. Nee, aber es ist halt so dieses Art Sektenschema, dieses, du hast gerade wirklich eine gebrochene Vita drinne, wir bauen dich wieder auf. Und das ist ja Dani ja letztendlich auch. Also die ist ja per, die passt ja perfekt in dieses Schema rein. Am Ende ist es aber auch nur eine Lüge gewesen und er ist möglicherweise auch das Kind einer Einheimischen mit einem Besucher, der dann geopfert wurde, möglicherweise, und das ist die Geschichte, die man ihm erzählt hat. Also, das sind wieder, ja, da, also, wie gesagt, bei dem Film, wenn man sich ernsthaft mit dem Film auseinandersetzen möchte, und darüber sprechen möchte, auch über die kulturellen Sachen und wie man das auf heutige Vereinigungen mitsehen kann und rückblickend auf irgendwelche ja Gruppen, die diese Riten auch noch aus Spaß oder aus Ernsthaftigkeit betreiben, jetzt in welcher Form auch immer, kommt man da von einem ins andere und man kann dort ewig viele Tunnel und Wege finden. Also geradlinig ist der Film nicht. Ja, genau. Er ist sehr breit aufgestellt, er ist sehr lang, sehr epochal gestaltet, also wirklich, es ist nichts für Schnellschießer. Er ist wirklich, man muss sich die Zeit dafür nehmen. Also und er ist aber auch, und definitiv, und das ist wichtig, durch die Stimmung und durch die Bilder, aber nicht langweilig. Ja, er ist langatmig, aber auf eine gute Art und Weise. Ari Aster hat definitiv mit seinem zweiten abendfüllenden Film wieder ein diskutables Werk geschaffen, eines, das reingeht in den Kopf, in den Körper. Möchte noch mal kurz jetzt einfach zum Erfolgsschema sagen, dass er mit Hereditary und auch jetzt mit Midsommar zwei Filme produziert hat, inszeniert hat, geschrieben hat, die relativ günstig produziert werden konnten. Also es ist im Medium-Bereich, so um die 10 Millionen hat ein Film 9 gekostet. 9 Millionen gekostet. Und genau. Der Hereditary hat 10 oder 11 gekostet. Und die auf dem internationalen Kinomarkt tatsächlich mit ihren Thema, also Hereditary verstehe ich noch eher, bei Midsommar, den man sicherlich ein bisschen schwieriger bewerben kann, trotzdem einen finanziellen Erfolg zu verzeichnen hat. Also es ist kein Blumhouse-Effekt. Ich drehe für 5 und krieg 500 Millionen, sondern aber auf einem völlig soliden, auf einer völlig soliden Basis kann er mit seinen Filmen auf dem Weltmarkt Gewinne erzielen. Das ist halt ein erfolgreicher A24-Film. Hat 46 Millionen eingespielt weltweit. Natürlich fehlt jetzt noch die normale Heimkino-Verwertung, aber es ist in dem Sinne ein voller Erfolg für so ein kleines Indie-Label und untermauert letztendlich, was jetzt zum Beispiel demnächst kommen wird mit zum Beispiel Candyman, wo eine Regisseurin auf dem Stuhl Platz nimmt und Jordan Peters Ganze halt pusht und Drehbuch, glaube ich, mitgeschrieben hat und verfasst hat, mit Clive Barker zusammen. Und das wird halt nochmal interessant werden, weil es halt eben eine neue Art halt des Geschichtenerzählens geht. Und die Frage ist, ob er dann aber auch so entschleunigt dieses Remake eines moderneren Horrorfilmklassikers erzählt. Also das bleibt eben abzuwarten. Aber es ist interessant eben, dass trotzdem dieser entschleunigte Horror, wo man dann auch gleich wieder rückdenkt, Rosemary's Baby und auch der Exorzist waren sehr bedächtig und langsam erzählt. Aber das übertreibt es ja noch viel mehr, finde ich, diese neuen Filme. Und was ich sehr, sehr interessant und sehr spannend finde, und wie weit sich das noch halten wird, ob das jetzt ein Trend ist oder ob das vielleicht sich einschleicht und man sagt, man kann ja jetzt nicht nur so einen Film gucken, das wird irgendwann auch genauso langweilig werden, wie wenn du dir 15 Mal Insidious-Filme anguckst oder sowas, ja. Deshalb bin ich gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Wir sind noch an einem Punkt, für mich persönlich, wo ich das absolut begrüße. Und weil es ja auch die Waage hält. Also es kommt ja immer so ein Highlight raus und daneben hast du ja verschiedene Unterkategorien, also das ist ja breit gefächert, also du kannst vom richtig stupiden, dummen Horrorfilm, der die reine Unterhaltung ist, wo man eigentlich bloß Popcorn frisst, bis hin zum intelligenten Horror-Drama eigentlich alles heutzutage irgendwie konsumieren und da ist das eigentlich, ich finde die Auswahl gerade sehr, sehr gut. Ja, bei der Entschuldigung, dann können wir jetzt noch ganz schnell S. Craig Sala einwerfen, der ja das Ganze auf einem anderen Bereich macht, der eher im Thriller-Geschäft tätig ist und jetzt beispielsweise mit Brawl in Cell Block 99, den wir nun zu Genüge gehuldigt haben auf unserer Seite und auch dem Nachfolger Dragged Across Concrete, der das nochmal viel krasser aufzieht, dieses völlige, dieses Gummikino, ja, also dass sich so lang zieht. Also da bin ich gespannt, wie lange sich das eben hält und wie sich das weiterentwickelt. Und ich denke, Ari Asters nächster Film wird eben genauso jetzt berechtigt, erwartungsvoll herbeigesehnt wie bereits der zweite nach Hereditary. schauen wir, was dieser Mann uns noch zu bieten hat.